Der Abschied hält nicht ewig, Baby, sorg dich nicht. Wir sehen uns vor Gericht. 3, 4. Sei ein Mann, aber leb mit dem Konter, ich zeig dich an! 31er Style, hab ich einen schlechten Tag, und jeder, der mir in die Quere kommt, wegverklagt. Ich bin Sportsmann, auch wenn du mich beim Handball topst, kriegst du ganz salopp von meinem Anwalt Post. Ist es kälter als in den Wetterberichten, komm ich mit rechtlichen Schritten. Es ist okay, Babe, dass ich der Zeit im Junge fick. Wenn ich bei den Bullen snack, steht es 1-0 für mich. Ob ich dich je geliebt habe, fragst du mich. Ohne meinen Anwalt sag ich nix. Der Abschied hält nicht ewig, Baby, sorg dich nicht. Wir sehen uns vor Gericht, yeah. Gewalt ist zum Zerstören nicht erforderlich. Wir sehen uns vor Gericht. Schon in der Schule liest ich Lächeln verdreschen, um danach in aller Ruhe beim Direktor zu petzen. Ich hab schon damals begriffen, ich kann mit staatlichen Mitteln Rivalen vernichten, wie bei Indianergeschichten. Meine Eltern sagten, ich soll nicht mit Pornoheften spielen. Ich verklagte sie und ließ ihnen das Sorgerecht entziehen. Wenn es ein Wortgefecht mit meinem Vorgesetzten gibt, beginnt sofort ein Zettelkrieg. Ich hab Benzin getrunken und auf die Straße gekackt. Die Tankstelle zahlt mir heute Schadensersatz. Was? Wo sind unsere Kinder, fragst du mich? Ohne meinen Anwalt sag ich nichts. Der Abschied hält nicht ewig, Baby, sorg dich nicht. Wir sehen uns vor Gericht, oh yeah. Gewalt ist zum Zerstören nicht erforderlich. Wir sehen uns vor Gericht. Ich wollte gerade einen Raumkopierer für die Todesstrafe zwangsmelden, doch erreichte keinen von meinen hochbezahlten Anwälten. Die Stadt sieht komisch aus, da lese ich auf dem Flugblattzettel, das System ist kollabiert, es gibt nur noch Naturgesetze. Jetzt tun sich die Nachbarn zusammen, jetzt muss ich leben mit Menschen, die ich nicht abmahnen kann. In der Gruppe überlebe ich immerhin, ob ich Empathie habe? Nee, ich bin geimpft. Was? Ja, ich war der euch verurteilte. Guckt doch nicht so furchteinflößend, schöne Wurfpfeile. Kommt schon, ich hab die Regeln nicht gemacht, nur ausgelegt, wie es mir passt, ohne den nächsten liebe Quatsch hat der warm. Ich kann mich nicht prügeln oder Messer zücken, ich kenne als Versteck zum Flüchten nur Gesetzeslücken. Der nasse Fleck in meinem Schritt zeigt, ohne meinen Anwalt bin ich nix. Der Abschied hält nicht ewig, Baby, sorg dich nicht. Wir sehen uns vor Gericht, yeah. Gewalt ist zum Zerstören nicht erforderlich. Wir sehen uns vor Gericht.